Der internationale Einheitsverband der Koreaner gab die Monatszeitschrift Dongil September-Oktober Nummer heraus. Mit den Fotos von Genossen Kim Jong-un brachte die Zeitschrift die Nachrichten darüber, dass Kim Jong-un die Injektionsspritzenfabrik der Donggang besichtigt und sich mit den Personen, die zum erfolgreichen Test für die Explosion des Atomsprengkopfes beigetragen haben, zum Andenken fotografieren lassen hatte. Sie meldete auch, dass die führenden Kader der Partei des Staates und der Armee zum 68. Gründungstag der Demokratischen Volksrepublik Korea den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il im Sonnenpalast Gongsusan Hochachtung gezeigt hatten und eine zentrale Veranstaltung aus diesem Anlass stattgefunden hatte. Auf der Zeitschrift erschienen die Stellungnahme des Sprechers des TVIAK-Außenministeriums im Zusammenhang mit der ernsthaften Lage auf der koreanischen Halbinsel wegen der Konfrontationsmachenschaften der USA und Südkoreas, die Antwort des Sprechers des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes und das Memorandum des Instituts für internationale Fragen der TVIAK. Mit den Fotos berichtete die Zeitschrift ausführlich darüber, dass sich die ganze Partei, die ganze Armee und das gesamte Volk der TVIAK getreu dem Aufruf des ZK der Partei der Arbeit Koreas an alle Parteimitglieder, Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und das gesamte Volk auf den Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete im Bezirk Nordhangyong alle Kräfte zu konzentrieren, zum Wiederaufbau der Überschwemmungsgebiete erhoben haben.